Reden wir jetzt einmal über den Finanzsektor Griechenlands, über seine Banken. Die Liberalisierung des Bankensektors begann bereits in den 80er Jahren. Zu einer Privatisierung der großen Banken kam es allerdings erst innerhalb der letzten 10 Jahre. Internationale Standorte, vor allem in Übersee, aber auch in Mitteleuropa, wurden aufgegeben, da die griechischen Banken nicht mit dem Bankkapital der USA oder der großen EU-Staaten konkurrieren konnten. Stattdessen versuchten sie in der näheren Umgebung Fuß zu fassen. Die mit frischem Kapital und Freiheiten ausgestatteten Banken machten sich auf, um in den verarmten Nachfolgestaaten Jugoslawiens sowie in Bulgarien und Rumänien durch Kreditzahlungsfähigkeit zu stiften, aber auch mit dem Nebenziel, der schwachbrüstigen griechischen Industrie dort Exportmärkte zu verschaffen und so das griechische Wirtschaftswachstum zu befördern. Ebenso wurden die Türkei, der Nahe Osten und Ägypten beackert. Die ganze Kreditierung des Konsums in postsozialistischen Staaten ist eine Art Perpetuum mobile. Kredit wird hineingepumpt, um Zahlungsfähigkeit zu schaffen, damit dort, sagen wir in Bulgarien, Eiskästen bzw. Wohnungskäufe finanziert werden. Reduziert sich jetzt diese Zahlungsfähigkeit landesweit wegen Entlassungen und Sparpaketen, so können oft vergebene Kredite nicht mehr bedient, aber auch wegen mangelnder Sicherheit neue nicht mehr vergeben werden. Die Zahlungsfähigkeit schrumpft weiter und die Bank fällt um ihre Zinsen, teilweise auch um ihr investiertes Kapital um. Die griechischen Banken sind diesbezüglich derzeit in einer ähnlichen Situation wie die österreichischen. Wie sie sich in letzter Zeit an den Schwierigkeiten der Hypo Alpe Adria gezeigt haben. Wenn diese österreichische Bank mit ihren in Kroatien, Bosnien und Montenegro vergebenen Krediten in Straucheln geraten ist, so kann man sich vorstellen, dass es den griechischen Banken in Albanien, Mazedonien, Serbien oder Bulgarien auch nicht besser ergehen wird. Anfang 2009 wurde vom griechischen Staat ein Bankenstützungspaket von 28 Milliarden Euro für die Banken ausgeschüttet, mit der expliziten Auflage, dass ihre ausländischen Filialen nichts von dieser Liquidität abkriegen durften, was natürlich deren Lage noch prekärer macht. Ein wichtiges Geschäft der griechischen Banken ist ferner der Handel mit Staatsanleihen. Der griechische Staat ist schwer verschuldet und muss daher hohe Zinsen für seine Anleihen zahlen. Dadurch sind diese Anleihen ein gutes Geschäft für die Banken. Sie verdienen an ihnen besser als mit anderen niedriger verzinslichen Kreditgeschäften mit privaten oder Unternehmen. Der griechische Staat wiederum kann sicher sein, immer Abnehmer für seine Staatsschuldverschreibungen zu finden, da seine eigenen Banken, an denen er natürlich immer noch eine Minderheitenbeteiligung hält, ihm wohl schwerlich das Vertrauen aufkündigen werden und außerdem nach ihrer bisher besprochenen Lage auch nicht so viele andere Geschäftsmöglichkeiten haben. Sie stehen einer schwachbrüstigen eigenen Wirtschaft gegenüber und haben lauter Nachbarstaaten, über denen auch der Pleitegeier kreist. Die griechischen Banken hinterlegen einen Teil dieser reichlich vorhandenen Staatsanleihen als Sicherheit bei der EZB und versorgen sich bei den regelmäßigen Tendern, also versteigerungsartigen Verkäufen der EZB mit Euros, um dann damit wieder ihre Kreditoperationen in der Region zu finanzieren. Die EZB ist also wichtig für die Versorgung der griechischen Banken mit Liquidität und für die Versorgung der griechischen Wirtschaft mit Euros. Jetzt sind die griechischen Staatsanleihen bei den Ratingagenturen in Verruf geraten und herabgestuft worden. Gleichzeitig hat die Europäische Zentralbank verkündet, ihre Standards für Staatsanleihen 2010 wieder hinaufsetzen zu wollen, da angeblich das Schlimmste der Krise ihrer eigenen optimistischen Einschätzung zufolge schon vorbei ist. Würde die EZB sich jedoch weigern, griechische Anleihen anzunehmen, so wäre damit ein Negativurteil über ein Euroland gesprochen, das dessen Staatsschuldverschreibungen entwerten und auf die Stufe von toxischen Papieren stellen würde. Ein solcher Schritt gegen einen Mitgliedstaat der Eurozone würde das Vertrauen in den Euro untergraben und zur Herabstufung weiterer Staatsanleihen anderer Staaten führen. Dank Finanzkrise und Stützungspaketen erfüllt nämlich inzwischen kein Land mehr die Maastrichter Konvergenzkriterien und alle verbergen diesen Umstand durch sehr viel Herumrederei und Bilanzkosmetik. Also von wegen, Griechenland sei ein Ausnahmefall, der hätte schlecht gewirtschaftet, über seine Verhältnisse gelebt und so weiter. Was man so alles in letzter Zeit an Blödsinn über dieses Land hört. Die griechischen Staatsanleihen müssen also weiter angenommen werden, unabhängig von ihrem Rating. Der griechische Staat ist ins schiefe Licht geraten, weil seine Einnahmen und Ausgaben sich immer weiter voneinander entfernen. Die griechische Handelsbilanz ist seit Jahren negativ, Kapitalexport betreibt Griechenland kaum, die Militärausgaben sind gewaltig und auch der restliche Staatsapparat ist ein Kostenfaktor, an dem man gegenüber dem Unsinn, der in den Medien dazu verbreitet wird, nicht mehr sehr viel einsparen kann. Die griechischen Banken machen derzeit ihr einziges sicheres Geschäft mit Anleihen eben dieses Staates. Und bei dem allen steht ein guter Teil der griechischen Ökonomie still, hat keine Einnahmen bis April. Schöne Perspektiven. Reden wir jetzt einmal über den griechischen Arbeitsmarkt. Die bisher beschriebene Entwicklung der Wirtschaft hat jede Menge überflüssiger Bevölkerung erzeugt. Diese industrielle Reservearmee drückt auf die Löhne derer, die Arbeit haben, und so ist Griechenland zu einem der Niedriglohnländer der EU geworden. Der offizielle Mindestlohn beträgt 740 Euro, ist aber im Grunde der Durchschnittslohn. Da ein großer Teil der tatsächlich stattfindenden Arbeit schwarz erfolgt, viele Leute also unter dem Mindestlohn beschäftigt werden. Neben den eigenen, also einheimischen Ausgesteuerten, ist Griechenland nämlich voll mit albanischen Wanderarbeitern und Flüchtlingen aus dem Nahen Osten, dem Irak, Pakistan, dem Iran, dem Libanon, Palästina und Ägypten. Die illegal und halblegal vor sich dahin vegetieren und jede Arbeit zu Hungerleiderlöhnen annehmen. Diese Leute sind auch nicht in den griechischen Gewerkschaften organisiert. Sie werden von den Behörden vor allem als Ordnungsproblem wahrgenommen. Diese ganze graue Ökonomie bringt auch dem griechischen Staat keine Einnahmen. Die illegal Beschäftigten zahlen keine Lohnsteuer, ihre Arbeitgeber keine Lohnnebenkosten. Gewinne werden nicht deklariert und daher auch nicht versteuert. Diese flächendeckende Steuerhinterziehung wird in den Medien als Volkssport gebrandmarkt, was höchst niederträchtig ist, da nach dem Motto von nix kommt nix, von den geringen Einnahmen gar keine Abzüge gemacht werden können. Mit dem Wort Volkssport wird hingegen so getan, als lebten die Betroffenen eigentlich in Saus und Braus und machen sich sozusagen einen Spaß draus, das Finanzamt durch die Finger schauen zu lassen. Die Versuche, über Verbrauchsteuern aller Art doch noch Einnahmen in die Staatskasse zu kriegen, wird von den Griechen nach Möglichkeit umgangen. Und wo das nicht geht, führen diese Steuern in erster Linie zu einem Rückgang des Konsums der Bevölkerung, weniger zu einer Erhöhung der Staatseinnahmen. Der mangelnde Nachdruck, mit dem der griechische Staat seine Steuern einklagt, ist ein Ausdruck der Resignation gegenüber der wirtschaftlichen Entwicklung, die der EU und Euro beitritt und die Umwälzungen in anderen Balkanstaaten dem Land beschert haben. Zugesperrte Betriebe, verödete Landstriche und illegale Immigration, die Griechenland aufgrund seiner Geografie nicht verhindern kann. Was Griechenland sonst noch aufzuweisen hat, sind zwischen 25 und 30% Jugendarbeitslosigkeit und eine Menge Frühpensionisten, die deshalb entstanden sind, weil die Behörden beschlossen haben, dass für viele überflüssige Menschen eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt sowieso unmöglich ist und sie als Pensionisten billiger kommen als Langzeitarbeitslose. der Ausverkauf des Territoriums, der Griechenland von deutschen Politikern und Medien als Ausweg aus der Schuldenkrise unlängst so ans Herz gelegt wurde, findet übrigens seit Jahren statt. Vor allem seit Griechenland im Zuge der Osterweiterung als Bezieher von EU-Ausgleichszahlungen herabgestuft worden ist, also deutlich weniger Geld aus dem EU-Budget bezieht. Landstriche an der Küste, Infrastruktur- und Energieversorger, die zwei größten Frachthäfen von Piräus und Thessaloniki und auch die Athener Börse und die nationale Fluggesellschaft sind bereits verkauft worden. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie es in Griechenland um Unterricht, Bildung und Gesundheitswesen bestellt ist. Griechenland wird vorgeworfen, es hätte einen überdimensionierten Staatsapparat und deswegen ein Haushaltsproblem. Nur, was heißt hier überdimensioniert? Da die Privatwirtschaft so geschrumpft ist, ist eben der Staat der größte Arbeitgeber. Die in allen EU-Staaten ganz normalen, als notwendig erachteten Institutionen, Polizei, Justiz, Militär, Gesundheitswesen, Unterricht, Kunst, Wissenschaft, geraten auf einmal ins Kreuzfeuer der Kritik. So, als dürfte sich ein Staat diese Institutionen gar nicht leisten, wenn er sie aus seinen Einnahmen nicht bestreiten kann. Soll Griechenland seine Polizei auflösen, seine Richter entlassen, seine Schulen zusperren und seine Lehrer in die Wüste schicken? Griechenland ist in gewisser Hinsicht eine Insel bezüglich seines Bildungswesens und beharrt auf inzwischen als überholt geltenden Bildungsidealen. Es widerstrebt den heute durchgesetzten Normen über die Unterordnung des gesamten Bildungswesens unter das Diktat des Marktes. Griechische Lehrer verdienen ca. 1.100 Euro im Monat und sind dabei ein Schlusslicht in der EU. Sie unterrichten nach zentralisierten Lehrplänen, die auf Probleme der Migrantenkinder keine Rücksicht nehmen. Alle Kinder, ungeachtet ihrer Herkunft, werden nach dem gleichen Lehrplan unterrichtet. Mit den Problemen, die das verursacht, müssen die schlecht bezahlten Pädagogen selbst fertig werden. Der Universitätszugang in Griechenland ist beschränkt. Griechenland hat eine Art Numerus Clausus-Regelung für alle Fächer. Um zu einer Universität zugelassen zu werden, muss man eine Aufnahmeprüfung ablegen. Griechenland hat bis heute keine Studiengebühren eingeführt. Alle diesbezüglichen Versuche scheiterten am Widerstand sowohl des Lehrkörpers als der Studenten. 2008 gab es eine landesweite Protestbewegung gegen die Zulassung von Privatuniversitäten. Die griechischen Pädagogen und Studenten stehen offenbar geschlossen auf dem Standpunkt, dass Ausbildung gratis zu sein hat und eine Art Grundrecht ist, das jedem zusteht. Deswegen wehren sie sich auch alle gegen die Einführung der Bologna-Kriterien, die Griechenland zwar 1999 unterschrieben hat, die aber bis heute nicht durchgesetzt sind. Seit Jahren gibt es Streit- und Protestbewegungen gegen die Einführung des Baccalaureats und Verschärfungen der Studienbedingungen. Auch das muss man einmal zur Kenntnis nehmen. Im vergangenen Jahr gab es in Österreich und Deutschland landesweite Proteste gegen diese Anpassung des Bildungssystems an die Erfordernisse des Arbeitsmarkts, gegen die Verbilligung der Akademiker und die marktgerechte Anpassung der Lehrpläne der Universitäten. In Griechenland laufen derartige Proteste seit Jahren, ohne dass die Studenten und Universitätsangestellten in Mitteleuropa das überhaupt irgendwie zur Kenntnis genommen hätten. Die Griechen standen diesbezüglich allein und es wäre angebracht, dass sich die hiesigen Studierenden und überhaupt alle Gegner dieser Entwicklung etwas... Die medizinische Versorgung in Griechenland ist flächendeckend und die Notfallbehandlung ist kostenlos. Auch die illegalen Immigranten und Wanderarbeiter können sie in Anspruch nehmen. Für andere Behandlungen gibt es Selbstbehalte, die aber immer noch weit unter denen liegen, die in den neuen postsozialistischen EU-Ländern üblich sind. Das griechische Gesundheitswesen ist jedoch seit Jahren rigorosen, durch EU-Sparprogramme verursachten Kürzungen unterworfen, was zu einer Verminderung des Personals der Überlastung der Beschäftigten und Überfüllung der Spitäler geführt hat. Patienten sind in den Gängen untergebracht und für verschiedene Operationen gibt es lange Wartezeiten. Das hat zu Korruptionspraktiken geführt. Um zu einem Spitalsbett speziellen Untersuchungen und Behandlungen und notwendigen Operationen zu kommen, müssen die Patienten Bestechungsgelder bezahlen, mit denen das Spitalspersonal Ärzte wie Pfleger und Krankenschwestern ihre meist eher bescheidenen Gehälter aufbessern. Das wird jetzt auch Griechenland angelastet. Korruption überall. Alle füllen sich die Taschen. Skandal. Wie sehr aber diese Bakschisch-Mentalität den Sparprogrammen, die Griechenland bereits seit Jahren verordnet wurden, geschuldet ist, das will niemand in den Medien und EU-Institutionen zur Kenntnis nehmen. Kommen wir nun zu den griechischen Gewerkschaften, die ein wenig anders gestrickt sind als die hiesigen. Die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung in Griechenland ist geprägt von den Versuchen des Staates einerseits, eine staatlich genehmigte und der Staatsführung genehme Gewerkschaft zu installieren und mit dieser die Arbeiterklasse in Schach zu halten und andererseits den Versuchen der Arbeiterschaft, sich selber zu organisieren und sich gegen die Unternehmerklasse und den Staat zu behaupten. Die erste staatliche Gewerkschaft, die Panhellenische Föderation, wurde 1911 von oben gegründet, vom damaligen Premierminister Eleftherios Venizelos, der damit künftigen Streikbewegungen den Wind aus den Segeln nehmen wollte und die Arbeiterschaft als Teil eines geeinten Volkes für sein Projekt Großgriechenlands, die Wiedererrichtung des Byzantinischen Reiches, einspannen wollte. Auch diverse sozialstaatliche Maßnahmen wie Arbeitsschutzgesetze, das Verbot der Kinderarbeit und so weiter gehen auf diese Zeit und auf dieses Ziel zurück. Die 1918 gegründete GSEE, die Abkürzung steht für Allgemeiner Gewerkschaftsbund, war eine Gründung von unten, inspiriert durch die russische Oktoberrevolution, in der auch kommunistische und anarcho-syndikalistische Gruppen vertreten waren. Die letzteren wurden jedoch in den folgenden Jahren durch die eher sozialdemokratisch und nationalistisch orientierten Fraktionen ausgeschlossen. Die GSEE wandelte sich wieder zu einer Staatsgewerkschaft, deren lokale Subsektionen kein Vertretungs- und Verhandlungsrecht besaßen. Sie wurde allerdings nie zu der handhabbaren, staatlich kontrollierten Standesvertretung, die den griechischen Politikern recht gewesen wäre, aber ebenso wenig zu einer entschiedenen Kampforganisation der Arbeiterschaft, zu der viele ihrer Mitglieder sie gerne gemacht hätten. Immer wieder fanden Streiks gegen den Willen der Gewerkschaftsführung statt. Die GSEE wurde nie verboten, weder unter der Besatzung noch während des Bürgerkriegs und auch nicht unter der Militärdiktatur. Alle Regierungen versuchten sie zu kontrollieren, indem sie ihnen genehme Gewerkschaftsangehörige in Führungspositionen buxierten, Widerspenstige absetzten, juristisch verfolgen oder verhaften ließen. Sie ist also die älteste und traditionellste Gewerkschaft Griechenlands. Bei dem Generalstreik in der ersten Märzwoche wurde ihr Vorsitzender während einer Rede von einem Maskierten tätlich angegriffen, der ihn als Verräter betrachtete. Die GSEE-Führung ist eng mit der PASOK-Partei verbunden und unterstützt die Regierung Papandreous. Allerdings tritt das alte Problem dieser Gewerkschaft wieder auf. Legt sie sich zu sehr mit der Regierung ins Bett, propagiert sie den nationalen Schulterschluss ohne Wenn und Aber, so verliert sie die Kontrolle über ihre Basis. Also ruft sie schon einmal zu einem Generalstreik auf, spuckt ein paar starke Töne, um dann auch wieder das liebe Publikum zu Vernunft zu ermahnen. Wie weit dieser Eiertanz gelingt, ist noch nicht heraus. Die GSEE hat nämlich Konkurrenten. Die eine Konkurrenz ist die Gewerkschaft der Staatsangestellten, ADEDY. Da Staatsangestellten die gewerkschaftliche Organisation lange verboten war, ist die GSEE eine reine Gewerkschaft des Privatsektors. Da Staatsangestellten die gewerkschaftliche Organisation lange verboten war, ist die GSEE eine reine Gewerkschaft des Privatsektors und deshalb aufgrund der Schrumpfung desselben auch zunehmend schwächer geworden. Die ADEDY wurde 1945 gegründet. Sie umfasst zum Beispiel medizinisches Personal, Lehrpersonal, Richter, Berufssoldaten, die Polizei und ist inzwischen nach Mitgliederzahl und Organisationsgrad wahrscheinlich stärker als die GSEE. Bei den letzten Streiks gingen auch zahlreiche Polizisten in den Reihen der ADEDY auf die Straße. Sie gehören bei Gehältern zwischen 1000 und 1200 Euro auch zu den Betroffenen des angekündigten Sparpakets. Der griechische Staat sieht sich anlässlich der Aufmärsche der ADEDY mit der Gefahr konfrontiert, die Kontrolle über seinen Gewaltapparat und sein Verwaltungspersonal zu verlieren. Schließlich gibt es noch die der Kommunistischen Partei nahestehende Gewerkschaft BAME. Die Abkürzung steht für Kampffront aller Arbeiter. BAME wurde 1999 gegründet als Zusammenschluss vieler lokaler und Einzelgewerkschaften, die die anderen Gewerkschaften verließen. Sie hat nach eigenen Angaben 600.000 Mitglieder. Seit Jahren hat sie der Privatisierung den Kampf angesagt. Besonders die Hafen- und Transportarbeiter sind bei der BAME organisiert, die daher das Land ziemlich lahmlegen kann, wenn sie es darauf anlegt. Griechenland ist im Aufruhr und die geforderten und angekündigten Maßnahmen werden sicherlich nicht dazu beitragen, dort Ruhe einkehren zu lassen. Auf zwei Dinge wollen wir abschließend noch hinweisen. Der erste Umstand, den wir für erwähnenswert halten, ist der, die Sparpakete und Budgetkürzungen, deren Wichtigkeit derzeit aus allen Rohren auf uns eindröhnt, können das Problem der griechischen Staatsschuld keineswegs lösen. Wenn der griechische Staat die ohnehin niedrigen Gehälter der Staatsangestellten und die Pensionen einfriert, die Einkommens- und Verbrauchssteuern erhöht, so wird die Bevölkerung kräftig verarmt, ohne dass zusätzliche Reichtumsquellen entstehen. Die Kaufkraft geht also zurück. Weniger Waren werden gekauft. Den erhöhten Verbrauchssteuern stünde somit ein geringerer Umsatz gegenüber, sodass die Erhöhung der Steuer nicht notwendigerweise höhere Steuereinnahmen zur Folge hätte. Um die Schwarzarbeit einzudämmen, müsste der Staat eine Menge Steuerprüfer einstellen, die auch wieder aus dem Budget bezahlt werden müssten. Gleichzeitig würden viele Unternehmen pleite gehen, weil sich mit legaler versteuerter Lohnarbeit der Preis ihrer Produkte bzw. Dienstleistungen erhöhen würde und sie deshalb nicht mehr konkurrenzfähig wären. Durch solche Maßnahmen würde also weitere wirtschaftliche Tätigkeit zerstört und mehr Arbeitslose erzeugt. Auf der Einnahmeseite schauen die Perspektiven also schlecht aus. Wie soll jetzt der griechische Staat seine Ausgaben beschränken? Die Gehälter werden eingefroren, also da bleibt alles gleich. Einsparen kann man nur durch Entlassungen. Das Militär auf die Hälfte kürzen wäre vielleicht noch tragbar, da Griechenland keinen unmittelbaren Bedrohungen ausgesetzt ist. Kasernen zusperren, den Militärdienst kürzen, Berufsoffiziere in den Ruhestand schicken mit niedrigen Pensionen. Aber dann? Polizisten entlassen? Krankenhäuser zusperren, Ärzte und Krankenpfleger auf die Straße setzen, die industrielle Reservearmee weiter vergrößern, ohne eine Industrie, die sie anwenden könnte. Was wird aus denen dann? Ein Heer von Arbeitslosen ohne Aussicht auf weitere Beschäftigung? Weitere Maßnahmen wären, die Schulpflicht verringern, Studiengebühren einführen, die Jugendarbeitslosigkeit weiter in die Höhe treiben und eine Generation ins Erwachsenenalter entlassen, die über keinerlei Perspektiven und auch keine Ausbildung verfügt. und sich eigentlich nur mit illegalen Tätigkeiten ernähren kann oder den Arbeitsmarkt anderer EU-Staaten überfluten würde? Wie soll die griechische Regierung das dadurch entstehende Ordnungsproblem lösen? Mehr Gefängnisse, mehr Polizei? Was wieder, bleiben wir hier bei der Sache, mehr Ausgaben für den Staat bedeuten würde. Mit all diesen Maßnahmen wird die griechische Bevölkerung sicher ärmer, der griechische Staat jedoch sicher nicht reicher und auch nicht kreditwürdiger. Der zweite Punkt, auf den wir hinweisen und zu dem wir etwas sagen wollen, ist die rassistische Medienhetze gegenüber Griechenland. Der ganze Gedanke des vereinten Europa hat in sich den Widerspruch, dass die Bürger verschiedener Nationen sich in Konkurrenz gegeneinander als würdige Mitglieder einer überlegenen Staatengemeinschaft präsentieren und bewähren sollen, während also Europa als eine feine Sache und eine angebliche Einheit gepriesen wird, sollen sich gleichzeitig seine Bürger sowohl als Repräsentanten ihrer jeweiligen Nationen als auch als selbstbewusste Teilnehmer dieses vermeintlich überlegenen großen Ganzen benehmen und dieses befördern. Damit wird der Widerspruch zwischen Nationalismus und Internationalismus auf die Spitze getrieben. Erstens, wir sind Europäer und damit schon einmal allen anderen überlegen. Da wird dann alles an Kultur und Geschichte angekarrt, dessen man nur habhaft werden kann. Den Bewohnern Europas werden durch Medienbildung, Ausstellungen und so weiter regelmäßig alte Ruinen, Eiffeltürme, Opern und Kirchen um die Ohren geknallt, damit das Elitebewusstsein gegenüber Afrika, Amerika und Asien so richtig in Schwung kommt. Und weil wir so viel glorreiche Vergangenheit und Kunstwerke aller Art haben, gebührt uns auch die Zukunft als erfolgreicher imperialistischer Staatenblock. Der zweite Teil des gespaltenen Bewusstseins der EU-Bürger lautet: Mir san mir. An dieser Front wird alles Mögliche aus der Traditionskiste geholt, was eigentlich harmlos wäre und auch so manches, das man besser in dieser Kiste lassen sollte. Alles aber unter dem Titel der nationalen Besonderheit gefeiert, die man sich natürlich nicht nehmen lassen will. Wenn einiges davon dann nicht so gut ankommt im Ausland, wird wieder von den Kosmopoliten der Nation die Nase gerümpft über ihre rückständigen Landsleute. Und so lässt sich immer der Spagat zwischen der Betonung auf Europa und der Ablehnung von irgendeiner vermeintlichen Rückständigkeit oder Zurückweisung bewerkstelligen und auf irgendjemanden anderen ideell herumtrampeln. Dieser europäische Gesamtnationalismus hat also erstens die Abgrenzung nach außen angeheizt. Afrikaner, Lateinamerikaner, Araber und so weiter gelten als Bedrohung der Festung Europa, die angeblich unsere Prosperität gefährden. Es wurden also mit der Betonung einer Gemeinsamkeit der Europäer die außereuropäischen Nationen, die Bevölkerung ganzer Kontinente, zu einer quasi Gefahr für das europäische Einigungswerk definiert. Auch der Anti-Amerikanismus ist auf diesem Boden gewachsen. Zweitens, auch innerhalb Europas hat sich ein Rassismus eigener Art etabliert. Im Grunde ist jeder europäische Staat mit dem Generalverdacht belegt, seine Bürger könnten die EU-Institutionen ausnützen, um die Tüchtigen und Fleißigen der erfolgreichen Nationen um ihren Erfolg zu prellen. Dieser ständig schwelende Verdacht hat es immer in sich. In einem Schuldspruch gegen die Angehörigen anderer Nationen zu münden und diese für die eigenen Scherereien verantwortlich zu machen. So sind auch die Bürger der ehemaligen sozialistischen Staaten zwar mit der Osterweiterung eingemeindet, aber gleichzeitig mit dem Generalverdacht belegt worden, dass sich da irgendwelche Versager und Schmarotzer an den vermeintlichen Erfolgen der EU beteiligen und selbige ausnützen wollen. Rumänen, Ungarn, Polen und andere waren zwar offiziell aufgenommen, inoffiziell, aber nicht wirklich als vollwertige Mitglieder dieses großartigen Staatenbundes anerkannt. Dem trugen auch die restriktiven Arbeitsmarktregelungen für die Bürger der neu aufgenommenen Staaten Rechnung. Damit war auch innerhalb der EU ein Europa der zwei Geschwindigkeiten eingerichtet und nicht nur ökonomisch, sondern auch weltanschaulich. Es gibt die Tüchtigen, die Erfolgreichen und daneben die anderen, die sich erst bewähren und beweisen müssen. In diesem europäischen abgeklärten Rassismus gibt es dann natürlich auch noch die ganz trostlosen Figuren, wie die Bewohner der Ukraine, Serbiens oder Albaniens, die zwar geografisch zu Europa gehören, aber eigentlich hier nichts verloren haben, weil sie einfach vom Wirtschaften und Geldverdienen keine Ahnung haben, wegen ihres seinerzeitigen langen Schmachtens unter dem Joch des Kommunismus. Diese ganze nationale Verächtlichmachung ist im Grunde genommen nur eine Erscheinungsform des gewöhnlichen demokratischen Rassismus. Den Tüchtigen gehört die Welt. Wer es zu nichts gebracht hat, der ist selber schuld. So werden ja auch innerhalb der Konkurrenzgesellschaft diejenigen Menschen besprochen, die gescheitert sind. Während die kapitalistische Produktionsweise in einem Fort Menschen überflüssig macht, weil, wie es schönfärberisch heißt, die Produktion modernisiert wird und werden muss, werden diese Ausgesteuerten auch noch beschimpft. Eine neue Maschine, ein neues Computerprogramm wird installiert, irgendein Bereich wird ausgegliedert und einige Mitarbeiter können gehen. Die Verbliebenen machen die Arbeit allein, die vorher zwei oder drei gemacht haben, natürlich zum Lohn von einem. Und die anderen, die überflüssig gemachten, werden als Versager gebrandmarkt. Sie können nichts, sie sind nichts und sie wollen nicht arbeiten, sie sind Schmarotzer. Diese feine demokratische Schuldsuche und Schuldfindung wird an Einzelnen genauso wie an ganzen Nationen praktiziert. Und während es bisher die außereuropäischen Länder waren und die Osteuropäer, so wird dieser Schuldspruch jetzt erstmals in voller Härte an einem EU- und Euroland praktiziert. Die Griechen sind schuld, dass das internationale Kapital sie als Standort nicht auserkoren hat, wegen zu hoher Löhne und zu geringem Markt. Die Griechen sind schuld, dass ihr Staat versucht hat, mit Schuldenmachen so etwas wie ein flächendeckendes Bildungs- und Gesundheitswesen aufrechtzuerhalten. Die Griechen sind schuld, dass ihre diversen Regierungen sich einen Militärapparat und Rüstungsausgaben geleistet haben, von dem andere rüstungsproduzierende EU-Staaten profitiert haben. Wie geht das weiter? Wer sind morgen die Schuldigen, wenn das feine Gewinnspiel nicht mehr funktioniert? Die Portugiesen, die Iren? Werden vielleicht einmal Kärntner beschimpft, wenn man ihren Dialekt in einem öffentlichen Verkehrsmittel hört? Wie lange und wie weit wird diese Schuldsucherei noch fortgesetzt und anerkannt, dass für die Ergebnisse der kapitalistischen, gewinnorientierten Produktionsweise immer irgendwelche Personen und ganze Staaten zur Verantwortung gezogen und verurteilt werden? Wir rufen alle Hörer auf, einmal ihr Weltbild zu überdenken und die ewige moralische Schuldsucherei bleiben zu lassen und sich zu fragen, ob nicht die Suche nach Gründen und Ursachen zielführender wäre als die nach Schuldigen. Wenn schon nicht wegen der Griechen, sondern auch wegen sich selbst, wegen der eigenen geistigen, also verstandesmäßigen Gesundheit.